Uli Christen, Marshall Matthew, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 6. Büro der Projektleitung. Hinter dem Schreibtisch thront Rauschgoldengel Walküre Kowalski. Ihr gegenüber, in unbequemen Besucherstühlen, die beiden Beamten der Mordkommission. Der Kaffee dampft, Zucker und Milch sind gereicht, Rauchen ist verboten. Was passiert denn so in Ihrer ABM? Eröffnet Sandra die erste Runde. Wird falsch verstanden, präzisiert. Wählt ihre Worte neu. Stellt selbige mehrmals um. Erhält dann, endlich, umfassend Auskunft. Erfährt, der Kapitalismus als Wirtschaftsform sei, wie es Karl Marx vor mehr als 100 Jahren prophezeit habe, kurz davor, zusammenzubrechen. Warum? Ganz einfach. Kapitalismus setze permanentes Wachstum voraus. Seien aber die gesamten Weltmärkte erschlossen, beinahe schon Ist-Zustand. China und Kuba sträubten sich noch, seien aber auf dem richtigen Weg. Sei Wachstum nicht mehr möglich, Folge Implodieren des expansiven Wirtschaftssystems. Große Krise. Umdenken sei also erforderlich, weitblickendes, vorsorgliches Umdenken, um der Herausforderung gewachsen zu werden. Man habe alle Produktionsfaktoren unter Kontrolle, alle bis auf einen, die menschliche Arbeitskraft. Natürlich könne man auch das steuern, überflüssige Arbeitnehmer entlassen, keine neuen einstellen. Doch verbiete sich dieser Rückfall in den Frühkapitalismus aus ethischen und moralischen Gründen. Die Unternehmen hätten Verantwortung sozialer Art übernommen in den vergangenen Jahrhunderten. Jetzt sei es natürlich Ehrensache, sich dieser zu stellen. Darüber hinaus knüpfe die Regierung regelmäßig unverschämte Forderungen an die nötigen Subventionsleistungen. Man habe nun also Arbeitnehmer zur Verfügung. Arbeitnehmer, die zwar arbeiten, aber nichts mehr produzieren dürfen. Da Produktivität andere Produktionsfaktoren sinnlos binde. Eine Katastrophe unter wirtschaftlichen und unter Umweltgesichtspunkten. Was also tun? Die Lösungsformel, das marktpolitische Zauberwort laute, umherwuselnde Scheinaktivität, registered trademark. Untersuchungen seien in Auftrag gegeben worden und hätten ergeben, dass andere Kulturkreise dem Mitteleuropäischen diesbezüglich um einiges voraus seien. Der Mittelmeerraum etwa, mit seinem Siesta-bedingten komme ich heute nicht, komme ich morgen. Insbesondere die Ägypter, die jahrtausendelang gelernt hätten, geduldig abzuwarten, bis der Nil über seine Ufer trete. Und das auch nach dem Bau des Aswan-Staudammes weiterhin genauso beharrlich wie vergeblich tun. Oder die Schwellenländer Afrikas und des fernen Ostens. Ferner Osten? Gelassenheit? War da nicht irgendetwas? Rieselt da nicht ein Rinnsal über Shaolin Sandras Mühlen? Hektisch sucht sie ihre Atmung. Findet sie auch. In der Nähe des rechten Schlüsselbeins. Vertieft sie. Zwingt sie nach unten, erreicht das Etappenziel Sternum und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder den Ausführungen der Projektleiterin zu. Was Hänschen nicht lerne, führt diese geradeaus, lerne Hans bekanntlich nimmermehr. Aus diesem Grunde hätten sich führende Wirtschaftsunternehmen Deutschlands, Details entnehme man bitte dem hiermit ausgehändigten Faltblatt, zum BUSCH e.V., dem Bundesarbeitskreis umherwuselnder Scheinaktivität Registered Trademark eingeschriebener Verein, zusammengeschlossen. Gemeinnützigkeit sei anerkannt worden, was ja nicht weiter schwer sei, und so sei man in der Lage gewesen, bundesweit mehrere ABM-Projekte ins Leben zu rufen, um die zukünftigen Generationen fit zu machen für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Wie das praktisch aussehe? Nun, praktisch sehe das so aus. Sie kennen doch beide die Situation, dass Sie etwas tun, was anstrengend ist, aber im Endeffekt gar nichts bringt. Und obwohl Sie das genau wissen, halten Sie an diesem Verhalten beharrlich fest. Nö. Aus der sprichwörtlichen Pistole geschossen ist sich das Ermittlerteam einig. Oder Sie kennen diesen Mechanismus von Ihren Arbeitskollegen. Wieder herrscht Konsens. Wieder ohne Zeitverzögerung. Nach einem knappen Nicken folgten zeitgleich Kommentare in Stereo. Eine halbe Stunde Fußmarsch für eine bescheuerte Zigarette, erklärt die eine. Meditation Schwachsinn die ganze Zeit, knurrt der andere. Sehen Sie? Frau Kowalski vertieft die Diskussionen nicht, nimmt die positive Antwort kurzerhand als Sprungbrett für ihre Ausführungen. Sehen Sie, Sie kennen das. Dann haben Sie das Prinzip der umherwuselnden Scheinaktivität Register Trademark schon so gut wie verstanden. Und unsere Mitarbeiter, also ein Teil davon, gehen als sogenannte Wuselmultiplikatoren in die Kitas und trainieren das mit den Kindern. Rauchen? Meditieren? Auch ihre Empörung eint das Ermittlerteam. Nein, natürlich weder das eine noch das andere. Umherwuselnde Scheinaktivität. Abgestimmt auf das Alter der Kinder. Alle roten Legosteine aus der Schachtel sortieren und gleich wieder hineinwerfen. Ach so, aufräumen, vermutet Sandra. Blödsinn, spielen, widerspricht Matthew. Weder noch, korrigiert die Projektleiterin. Spielen macht Spaß und aufräumen macht Sinn. Beides widerspricht der Definition umherwuselnde Scheinaktivität Register Trademark. Jetzt weiß ich. Um Matthews Lippen spielt ein hinterlistiges Lächeln. Umherdingsendes was auch immer. Das ist so sinnlos wie eine schlecht geführte Mordermittlung. Genau, und deshalb wechseln wir jetzt das Thema, ergänzt Sandra. Welcher der Teilnehmer hatte ein Motiv? Wer hat ihn kalt gemacht, was glauben Sie? Übersetzt Matthew. Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich hatten wir auch Meinungsverschiedenheiten in der Maßnahme, aber ich glaube nicht, dass... Wer hat alles Zugang zum Gebäude? Stoppt der Marshall den Redeschwall der Projektleiterin. Nur die Mitarbeiter. Wo wurde die Leiche gefunden? Im Computerraum. Fazit? Oh mein Gott, wie schrecklich! Die Personalakten bitte tutto completi, unterbricht Sandra die dunklen Gedanken Kowalskis. Und Prestissimo. Und den Capo. Den auch Prestissimo. Und jetzt sehen wir uns die Bagage einmal an. Oder willst du vorher eine rauchen? Umherwuselnderweise. Du Scheinaktivist.